Diese Frau ist längst eine Ikone. Barbra Streisand, eine Künstlerin, die seit Jahrzehnten ein Millionenpublikum begeistert. Eine Frau, die sich immer wieder neu erfand. Eine Kämpferin, die dem prüden Amerika der frühen 60er Jahre zeigte, was Frauenpower, was Emanzipation ist. Statt sich den damals angesagten Schablonen der wasserstoffgebleichten Püppchenfrauen à la Marilyn Monroe zu unterwerfen, kreierte sie selbstbewusst ihren unverwechselbaren individuellen Style. Denn was die Streisand von Beginn an auszeichnet, schlägt alle. Ihr Mut, ihre unbeugsame Disziplin und seit frühester Kindheit die glasklare Vorstellung, einmal ein Superstar zu werden. Ihre große Stimme ist da ein wunderbares Fundament von immenser Energie, durchschlagender Kraft, aber auch von samtenem Schmelz, der sich zu einem Hauch ins Nichts verflüchtigen kann. Ihr Atem scheinbar grenzenlos. In die Wiege gelegt war dieser letzten großen American Songbook Diva, der Königin der Musikindustrie des Broadway und Hollywoods, das alles nicht. Von ihrer Mutter, die ihre eigene mögliche Sängerinnenkarriere dem Überlebenskampf als junge Witwe und Mutter opfern musste, erhielt sie keine Unterstützung, ganz im Gegenteil. Sie sei für die Bühne nicht hübsch genug, kränkte sie ihre Tochter und unterschätzte dabei den unbeugsamen Trotz, den sie damit erzeugte. Barbara, die flugs das zweite A ihres Vornamens Barbara, strich, gewann nun erst recht die Power des »Ich zeig's euch allen«. In 0, nichts eroberte sie von ihren ersten Anfängen in angesagten New Yorker Nachtclubs zuerst Amerika und dann die ganze Welt. 1964 gelang ihr mit dem Musical Funny Girl und dem Evergreen I Am the Greatest Star der Durchbruch. Die Streisand, ein schauspielernder und singender Wirbelwind mit einer gehörenden Portion unschlagbarer Komik. Mit der Verfilmung im Jahr 1968 begann ein nicht enden wollender Regen von Oscars und höchst dotierten Auszeichnungen, die sie im Laufe ihrer beispiellosen Karriere erhielt. Die Bilanz? Mehr als 60 Alben, 20 Filme als Schauspielerin, 3 Spielfilme als Regisseurin und unzählige frenetisch gefeierte Shows in der ganzen Welt. In den All-Time-Charts rangiert Barbara Streisand noch vor den Beatles und den Stones. Nur Elvis Presley konnte sie nicht hinter sich bringen. Life is a moment in space, when the dream is gone. It's a lonelier place. Sie ist, was sie ist. Dieses instinktive Urvertrauen auf ihre eigenen Kräfte und ihr unbändiger und unbeugsamer Wille zur Perfektion und Vollkommenheit hat sie zu jenem ersten weiblichen Megastar gemacht, der sie seit Jahrzehnten ist. Eine Karriere, die sie bis heute auch als gesellschaftliche Verpflichtung sieht, der sie sich im unermüdlichen Einsatz für die Rechte von Frauen und Homosexuellen stellt und ganz aktuell gegen Präsident Trump. Sie mache sich große Sorgen um ihr Land, schrieb sie in einem Gastbeitrag in der Huffington Post anlässlich der Vereidigung des Präsidenten und tweetete mit hintersinnigem Wortwitz: Wegen Donald Trump nehme ich an Gewicht zu. Ich starte mit Flüssigkeiten in den Tag, aber nach den Morgennachrichten esse ich Pfannkuchen, die in Ahornsirup ertrinken. Barbara Streisand, eine Kämpferin mit scheinbar endlosen Energiereserven. Eine Frau, die es geschafft hat, allen Verhinderungsstrategien zum Trotz. Eine echte Superwoman. Beispielhaft. Happy Birthday, Barbara.